Aufgestrichen viel zu sagen, nur ein klares Nein. Bei dem, was wir so sehen, ist wenig Jagd. Und wenn das ganz anders, wird mir alles gut. Doch leider ist noch anders und es gibt keinen Tag ohne Nein. Ich wünsch mir einen Tag und wünsch mir einen Tag ohne Nein. Ich wünsch mir einen Tag und wünsch mir einen Tag ohne Nein. Und es ist viel zu sagen, nur ein klares Nein. Bei dem, was wir so sehen, gibt's ja wenig Chance. Wünsch mir das ganz anders, wünsch mir alles gut. Doch leider ist das anders und es geht keinen Tag ohne Nein. Ich wünsch mir einen Tag, ich wünsch mir einen Tag ohne Nein. Ich wünsch mir einen Tag, ich wünsch mir einen Tag ohne Nein. Ich wünsch mir einen Tag, ich wünsch mir einen Tag.